Manchmal geht er über Brücken ohne Blick. Manchmal sieht er einen wunderbaren Strick. Manchmal möchte er Sprengmeister sein. Manchmal stürzt auch eine Brücke selber ein. Manchmal scheint sein Werk sehr gut zu gehen. Manchmal hat er ein paar Pfeile übersehen. Manchmal ist er schon am Morgen blau. Und dann grölt ein Lied er übern Bau. Nur noch 7 Brücken und dann gehen. 7 Jahre zur Rente überstehen. 7 Jahre streich ich nur Asche ein. Aber dann herrscht Südsee-Sonnenschein. Manchmal spuckt er auf den dicken Briefumschlag. Manchmal hasst er einen jeden Brückentag. Manchmal wirft er sich beinahe vom Kran. Manchmal Steine auf die Autobahn. Manchmal tobt er durch das Baubüro. Manchmal hockt er stumm im Dixi-Klo. Manchmal trägt er seidene Dessous. Manchmal sagt er, jetzt ist aber Schluss. Nur noch 7 Brücken und dann gehen. 7 Jahre zur Rente überstehen. 7 Jahre streich ich nur Asche ein. Ach, dann hast du die Sonnenschein. Nur noch 7 Brücken und dann gehen. Aber dann herrscht Südsee-Sonnenschein.